Lesen Sie nun im Begleitheft in Übung 10 die Fragen zum Dialog. Hören Sie jetzt den Dialog noch einmal an. Alles klar? Dann hören Sie jetzt die Fragen noch einmal und wiederholen Sie die korrekten Antworten nach dem Signal. Wie lange dauert es, bis die Überweisung vom Online-Konto beim Zahlungsempfänger ist? A. Das Geld ist spätestens am nächsten Tag auf dem anderen Konto. B. Das Geld ist nach 3 Tagen dort. A. Das Geld ist spätestens am nächsten Tag auf dem anderen Konto. Worauf wartet der Mann, bevor er die Transaktion abschließen kann? A. Auf seinen Benutzernamen. B. Auf die Tarnnummer, die er per SMS erhält. B. Auf die Tarnnummer, die er per SMS erhält. Welche Vorteile hat das Online-Konto? A. Die Kontoführungsgebühren sind niedrig. B. Viele Aktionen lassen sich bequem vom Computer aus erledigen. B. Viele Aktionen lassen sich bequem vom Computer aus erledigen.